Abschnitt 46 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Niemand hört zu. Böswillig totgeschwiege noch von dem Gewühl, von Larven immer angespiener, du, ein Zeichen gib, ein wenig Kühle in der Schwül, durchdampfte Zimmer blüh, ich blüh herzu. Ich öffne mich ganz weit, ich lass dich ein, kein Bund der Straße blättert sich mehr breit vor meines Herzens Schrein. Ich bin allein und süß mit meinem Blut bereit. Durchrase es, steil es zu höchstem Flug, zerschmettere mich, wenn ich zu kalt und ausgelaugt schon bin von dem Betrug, der Ordnung heißt und göttliche Gewalt, der dich beschwört mit klirrender Monstranz, der dich in Wein austeilt und mit dem Brot, der mit Musik und Fahnentanz dem Tod verschminkt das höllenhafte Rot. Wohin soll ich verteilen mich, dass tausendfach du überall mich triffst als Hauch von endlos blauen Seen und Gelach und Lobgesang aus einem Strauch. Die Lichter welken frierend um mich her, die Möbel auch zerfließen schwarz und hohl. Bist du jetzt, was im Zimmer schmiegsam leer und Nacht ist und die Hand um das Pistol? Ich öffne mich ganz weit, stoß zu den Hahn, Barmherzigkeit, wenn ich gefehlt. Doch wenn die Türe früh wird aufgetan, liegst wirklich du als Wesen und entseelt. Böswillig totgeschwiegen vom Gewühl, von Larven immer angespien, du, und allen gibst du Zeichen in dem schwül durchstampften Tag. Niemand hört zu. Ende von Niemand hört zu, aufgenommen von Margot.